Okay, 1 week away from Christmas. Es ist eine Woche vor Weihnachten. Next Sunday we're having our services in the afternoon. Nächste Woche haben wir unseren Gottesdienst am Nachmittag. And we're asking you to wear white. Und wir bitten euch, weiß zu tragen nächste Woche. At least a white shirt. Zumindest ein weißes T-Shirt. I don't have white pants, so I'll be wearing ich habe keine weißen Hosen. Pants. But yeah, it's going to be great. Georgie and Alamonde are preparing it. Es wird super, weil George und Alamondo werden es vorbereiten. You don't want to miss it, so. Das möchtet ihr nicht verpassen. The Christmas story. Die Weihnachtsgeschichte. The greatest story ever imagined. Die faszinierendste Geschichte, die es jemals gegeben hat. That the God of the universe, dass der Gott des Universums, who spoke the universe into existence, der das Universum erschaffen hat, decided that he wanted a family. Entschieden hat, eine Familie zu haben. That he would come to earth, dass er auf die Erde kommen würde. And that he himself would become one of us. Und dass er einer von uns werden würde. And that he would die a death. Und dass er einen Tod sterben würde. On a cross. Am Kreuz. To redeem man unto himself. Um die Menschen zu retten. It's so incredible. Das ist so faszinierend. That many, many, many people don't even believe it. Dass viele, viele Menschen gar nicht daran glauben. We've been talking a lot about praying for Austria that an awakening would come. Wir haben ganz viel darüber gesprochen, dass wir für Österreich beten sollten, damit eine Erweckung kommt. And many believers don't believe it. Und viele Gläubige glauben das nicht. Many unbelievers don't believe the gospel message. Und viele Ungläubige glauben nicht an das Evangelium. And many believers don't believe that we can bring the gospel to many unbelievers. Und viele Gläubige glauben nicht daran, dass wir das Evangelium an Ungläubige bringen können. That God can actually shake a nation. Dass Gott eine Erweckung in einer Nation hervorrufen kann. While I was in the States, während ich in Amerika war, my brother-in-law brought to my attention that there's a great move of God right now in America. Als ich in Amerika war, hat mein Schwager mich darauf hingewiesen, dass God is moving in the United States. Dass Gott etwas in Amerika tut. In a great way. In einer großartigen and Art und Weise. I want to share that to you today. Und das möchte ich euch heute zeigen. It's not coming through one of the states. Es geht nicht von einem Bundesstaat aus. It's not coming from a city. Es geht nicht von einer Stadt aus. It's not even coming from a denomination. Es geht auch nicht von einer bestimmten Gemeinde aus oder Gemeinderichtung. It's not coming from a church. Es geht auch nicht von einer bestimmten Gemeinde aus. It's coming from one family. Es kommt aus einer Familie. And one particular member in that family. Und ein bestimmtes Mitglied dieser Familie. And it's coming through one of the sons. Und zwar einer der Söhne dieser Familie. And this son was the fifth born of the family. Und dieser Sohn ist das Kind an fünfter Stelle in dieser Familie. He was born in the Philippines. Er wurde auf den Philippinen geboren. His parents are missionaries. Seine Eltern waren Missionare. The doctors told the mother to abort the child. Die Ärzte haben damals der Mutter geraten, das Kind abzutreiben. Because it was very dangerous for the mother. Weil es die Mutter in große Gefahr gesetzt hat. It was complicated. Es war eine komplizierte Schwangerschaft. It was just a mess, and they said, abort this child. Es war einfach wirklich schwierig, und sie haben ihr dazu geraten, abzutreiben. You don't even. This child is not going to make it. You're not going to make it. Sie haben ihr gesagt, du wirst es nicht schaffen und dein Kind wird es auch nicht schaffen. The child's not going to be normal. Das Kind wird nicht normal sein. And she believed God. Und sie hat aber an Gott geglaubt. And she went through with the pregnancy. Und sie hat die Schwangerschaft durchgezogen. And gave birth to a baby boy. Und hat einen Sohn geboren. They named the boy Timothy. Und sie haben den Sohn Timothy genannt. Honored by God. Geehrt durch Gott. Or honoring God. Oder jemand, der Gott ehrt. And they dedicated this baby boy, that this boy would live a life honoring God. Und sie haben sich einfach gewünscht, dass dieses Kind ein Leben führt, das Gott ehrt. So the boy started to grow up. Und so ist dieser Sohn aufgewachsen. Had older brothers who played football. Und er hatte ältere Brüder, die Football gespielt haben. And at 4 years old. Und als er 4 Jahre alt war. This boy wanted to start lifting weights. Wollte dieses kleine Kind Gewichte heben. To be a football player. Um irgendwann mal Footballspieler zu werden. Because this little boy had one desire. Weil dieser kleine Bub hatte nur einen Wunsch. To play football in the professional league. Also Football zu spielen in der Professional League. He soon became the best high school football player in America. Und so ist er in der Schule einer der besten Footballspieler in ganz Amerika geworden. And he went to college. Und dann ist er aufs College gegangen. And he played for a team in for Florida State. Und dann hat er für ein Team Florida State gespielt. And he became the number one player in America. Und er wurde der beste Spieler in Amerika. In his second year. In seinem zweiten College-Jahr. In the third year as well. Und im dritten College-Jahr war es auch so. And he was considered now the best college football player of all time. Und er wurde für den größten College Footballspieler gehalten. In his third year, he did something unusual. Und in seinem dritten College-Jahr hat er etwas Ungewöhnliches gemacht. See, 'cause his dad told him. Sein Vater hat ihm gesagt, Football can be a fantastic platform to share the gospel. Er hatte ihm gesagt, dass Football eine großartige Möglichkeit ist, das Evangelium zu teilen. And Tim's philosophy was this. Und Tim hatte seine Ansicht war, Passion beats talent. No. Start all over. You guys don't even know what I'm going to say. Hard work beats talent. Also harte Arbeit schlägt Talent. When talent doesn't work hard. Wenn das Talent nicht hart genug arbeitet. This kid worked so hard. Dieser Junge hat so hart an sich gearbeitet. The coaches had to stop him. Dass die Trainer ihn wirklich zurückhalten mussten. He wanted to be the hardest working athlete in the United States. Er wollte der Sportler sein in Amerika, der am härtesten an sich arbeitet. And suddenly he's the best athlete. Und auf einmal war er auch der beste Sportler. And they won the championship twice. Und sie haben die Meisterschaften zweimal gewonnen. But it was something that he did, it was his faith. Aber er hat da was gemacht mit seinem Glauben. He was not ashamed of the gospel. Er hat sich nicht geschämt für das Evangelium. And he would often kneel during a game. Und er hat sich oft während eines Spiels hingekniet. And he would pray. Und er hat gebetet. Didn't care who was looking around. Didn't care. He didn't care who was there. He just prayed. Und es war ihm egal, wer ihm zugeschaut hat. Er hat sich einfach hingekniet und hat gebetet. In his third year of college. In seinem dritten College, ja. While in the beginning of the season. Zu Anfang der Saison. He had this idea. Hatte er diese Idee. They put black stuff under their eyes. Sie haben sich oft schwarze Striche unter die Augen gemalt. So that the sun doesn't reflect into their eyes. Damit die Sonne nicht in ihre Augen scheint. During the game. Während des Spiels. So he had this idea that he would take a silver pencil. Und er hatte diese Idee, dass er sich einen silbernen Stift nimmt. And he would write Bible verses. Und er hat sich Bibelverse in diese schwarzen Striche geschrieben. And he wrote Philippians 4:3 under his eyes. Er hat zum Beispiel 4:13. Philipper 3:14. 4:13. 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. Ich vermag alles durch Christus, der mich stärkt. Do you know why he wrote that? Wisst ihr, warum er das geschrieben hat? Because he believed it. Weil er es geglaubt hat. Because he lived it. Weil er es gelebt hat. He wrote it because he lived it. Er hat es geschrieben, weil er es gelebt hat. He became the best athlete because he believed that God was strengthening him. Er ist der beste Sportler geworden, weil er daran geglaubt hat, dass Gott ihm Kraft gibt. Hard, und er hat harte Arbeit geleistet. Harder than all, härter denn als alle anderen. Like the Apostle Paul said, und der Apostel Paulus hat I gesagt, worked harder than them all, ich habe härter gearbeitet als alle anderen, but it was not me, aber es war nicht ich. But it was the grace of God that was with me. Es war die Gnade Gottes, die mit mir war. And so the championship game came, also das Meisterschaftsspiel ist gekommen, and he decides to change the verse. Und er hat beschlossen, den Vers zu verändern. To John chapter 3, verse 16. Zu Johannes 3:16. For God so loved the world. Gott hat die Welt so sehr geliebt. That he gave his only begotten Son. Dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. That whoever would believe in him would not perish. Dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. But have eternal life. Sondern ewiges Leben haben. And during the game. Und während des Spiels. 94 million people went to Google to find out what John 3:16 was. Sind 94.000 Menschen ins Internet gegangen, Millionen Menschen sind ins Internet gegangen und haben diesen Vers gegoogelt. 94.000 would have been enough. 94.000 wären auch in Ordnung gewesen. It was 94 million. Aber es waren 94 Millionen. One third of the population of America went. Ein Drittel der Gesamtbevölkerung der USA. Well, the story didn't end there. Aber die Geschichte hört da nicht auf. The next year he played again. Das nächste Jahr hat er wieder gespielt. And he was changing the verses every game. Und bei jedem Spiel hat er die Verse verändert. And people were googling to find out what these verses were. Und die Menschen haben diese Verse ständig gegoogelt, um rauszufinden, was sie sagen. He graduated from college, he finished. Und er hat dann das College beendet. And they said he would, although he was the best player in college football history. Und obwohl er der beste College Football Spieler in den USA war. They said he had no chance of playing in the pros. Haben sie gesagt, er hat keine Chance als professioneller Footballspieler nach dem College zu arbeiten. Because of the position he wanted to play. Wegen der Position, die er spielen wollte. Because there was something wrong with the mechanics of the way he threw. Weil etwas mit seiner Wurftechnik nicht stimmte. When he put his arm back, he went back a little too far. Wenn er seinen Arm zurückgelegt hat, um einen Wurf vorzubereiten, dann war es ein bisschen zu viel. And that split second was too slow for the professional league. Und dieser Bruchteil der Sekunde war genau ausschlaggebend für die als professioneller Sportler. So they gave him no chance. Also haben sie ihm keine guten Chancen vorausgesagt. So he went into training. Und so hat er angefangen zu trainieren. I watched the films, his training films. Und ich habe mir diese Trainingsfilme angeschaut. Unbelievable training. Unglaubliches Training. Unbelievable. You would be so inspired to work hard if you saw these training videos. Einfach unglaublich. Es ist so inspirierend, das zu sehen. He makes Rocky look like a kindergarten teacher. Bei ihm schaut Rocky aus wie ein Kindergärtner. He actually said he was inspired by the movies to work so hard. Er hat eigentlich gesagt, er ist von diesen Filmen inspiriert worden, so harte Arbeit zu leisten. And it's the real thing. Und das ist die wahre Sache. So by the grace of God, also durch die Gnade Gottes, he is taken by one of the professional teams, the Denver Broncos. Haben ihm die Denver Broncos doch einen Vertrag gegeben. But they're not playing him. Aber sie lassen ihn nicht spielen. Because he's number four in his position. Weil er der vierte auf der Liste ist in seiner Position. There's three people ahead of him. Da sind drei Leute vor ihm. So he hardly plays the first season. Also in der ersten Saison kommt er kaum zum Spielen. And the second season comes 2011, this year. Und 2011 kommt die zweite Saison. And he's not playing. Und er spielt nicht. And the crowd is saying his name. Und die Massen schreien seinen Namen. Tebow. Tim Tebow. Tebow. Give us Tebow. Spiel Tebow. The team is on the bottom of the they're on the bottom. They're losing. Das Team ist eigentlich ganz unten. Sie verlieren. One win and four losses. Ein Sieg und vier Niederlagen. And this is the sixth game now. They're losing really bad. Und im sechsten Spiel sind sie wieder dabei zu verlieren. So they put Tebow in. Also nehmen sie Tebow mit rein. He almost wins the game. Er gewinnt fast das Spiel. This guy who they said had no chance of making it. Und genau diese Person, von der sie gesagt haben, der hat sowieso keine Chance. If you watch the films on Google, wenn ihr euch die Videos anschaut, how much criticism they were giving him. Wie viel sie ihn kritisiert haben. The guy has no chance. Der hat sowieso keine Chance. No chance. Der hat keine Chance. They started him the next week. Sie haben ihn dann die Woche drauf spielen lassen. He lost the first game he played. Er hat das erste Spiel verloren, das er gespielt hat. But he has won the next six in a row. Aber er hat die nächsten sechs auf einmal gewonnen. Denver is now in first place. Und deshalb ist er dann auf der Liste auf der ersten Position gewesen. Denver, this team, the Denver Broncos are in first place. Die Denver Broncos sind dann auf die erste Stelle gerückt. They're playing tonight. Sie spielen heute. You can watch it. Ihr könnt euch das anschauen. Puls 4. My friend, who's a football player in America, ein Freund von mir ist Fußballspieler, said Fußballspieler if, in Amerika. If he wins tonight, wenn er heute gewinnt, he will be elevated into mythology. Dann wird wahrscheinlich ein Mythos aus ihm gemacht. He's so big in America right now. Er ist einfach so populär im he Moment. Has divided America. Er hat Amerika gespalten. He is so strong in his faith. Er ist so stark in seinem Glauben. He is not ashamed of the gospel. Er schämt sich nicht des Evangeliums. People who hate the gospel, und Menschen, die das Evangelium they hassen, fear one thing. Die haben Angst vor einer Sache. If he brings the Broncos to the Super Bowl, wenn er es schafft, dass die Broncos zum Super Bowl kommen, what will happen to America? Was wird dann mit Amerika geschehen? This is their fear. Das ist ihre größte what Angst. Will happen? Christianity will go crazy. Die Christen werden verrückt werden. This is the greatest story I have ever seen outside of the gospel. Das ist die großartigste Geschichte, die ich außer dem Evangelium schon gesehen habe. Outside of the story of Joseph in Egypt. Außer der Geschichte von Joseph in Ägypten. I think this is number three in history now. Das ist die drittbeste Geschichte in der Geschichte der Menschheit. Anyway, ORF, it's even come to ORF. Es wird sogar vom ORF übertragen. That's why they're showing this game. Deshalb übertragen sie dieses Everybody Spiel. Knows Tebow. Jeder kennt Tebow. Every athlete is getting every football player in Austria in Europe knows who he is. Jeder Sportler weiß, wer er ist. They all know John 3:16. Und sie kennen auch alle Johannes 3:16. God is moving through one family. Gott bewegt da etwas durch eine Familie. And through one individual. Und durch eine Einzelperson. Who is using his success. Der seinen Erfolg dazu verwendet. To influence. Um zu beeinflussen. Hard work brings success. Harte Arbeit bringt Erfolg. Success makes the way to influence. Und Erfolg ebnet den Weg für Einfluss. Today I want you to be inspired. Und heute möchte ich euch begeistern. I'm gonna have the portion from ORF read now. Wir Can werden you? Uns was vom ORF anschauen. This is what appeared in ORF. Das ist was auf ORF gezeigt wurde. The apostle of the football field. Der Apostel des Footballfeldes. Yeah, and you don't say Fußball, you don't say football field, you say football. Football. Football. You say it like a Russian would say. Wir haben den Football-Match gesehen. All right, okay, Football. Okay, now let's go to what they wrote. Schauen wir uns an, was sie geschrieben haben. And you're going to read it. Okay. Okay. Quarterback polarisiert die Massen. Der Grunddurchgang der National Football League, NFL, geht in die entscheidende Phase. Drei Spieltage vor dem Ende beherrschen zwei Themen die US-Liga im American Football. Die noch ungeschlagenen Green Bay Packers und die Siegesserie von Tim Tebow. Der Quarterback der Denver Broncos polarisiert die Massen, vor allem wegen seiner offen zur Schau gestellten Religiosität. Der 24-Jährige führte den zweifachen Super Bowl-Sieger aus Denver aus dem Keller ins Licht. Mit Tebow, der am sechsten Spieltag den glücklosen Kyle Orton als Quarterback ersetzte, feierte Denver 7 Siege in den jüngsten 8 Spielen. Seit 6 Partien in Folge sind die Broncos ungeschlagen und auf dem Weg zu einem Playoff-Ticket. Und das, obwohl Kritiker die Fähigkeiten Tebows für die Rolle des Spielmachers immer wieder bezweifeln. Ungelenkte Wurfbewegungen, mangelnde Präzision, mehr Solo-Darsteller als Spielgestalter. Tebowing als neuer Trend. Doch der Erfolg gibt Tebow und den Verantwortlichen in Denver recht. Die Kraft, den Gegnern und seinen Kritikern die Stirn zu bieten, schöpft der auf den Philippinen als Sohn eines US-Missionars geborene Tebow aus seinem Glauben. Der überzeugte Evangelikale stellt diesen Glauben auch auf dem Spielfeld zur Schau. Sein Gebet auf einem Knie nach Siegen ist mittlerweile nicht nur in den USA Kult. Tebowing heißt dieser neue Trend. Auf einer eigenen Website im Internet sind Fotos von Fans zu sehen, die die Pose ihres Helden imitieren. Auch Skistar Lindsay Vonn, mit dem Footballspieler gut befreundet, feierte ihren Sieg zuletzt in Beaver Creek im Tebow-Style. Dass manche Gegner die Geste mittlerweile durch den Kakao ziehen, sieht Tebow ganz als Ehre an. Die Religiosität des 24-Jährigen wurzelt in seiner Kindheit. Schon seine Mutter Pamela unterrichtete ihre insgesamt 5 Kinder, Tim ist der jüngste davon, bis zur Highschool selbst, um sie auf den rechten Weg zu bringen. Religion als Reizthema. Ihren jüngsten Sohn sah Mutter Tebow im wahrsten Sinne des Wortes als Geschenk Gottes an. Nach Komplikationen in einer frühen Phase der Schwangerschaft rieten ihr die Ärzte zu einem Eingriff. Sie lehnte jedoch ab und schenkte schließlich doch einem gesunden Kind das Leben. Ein Ereignis, das ihr Sohn vor einem Jahr zum Thema eines Werbespots der konservativen Organisation Focus on the Family machte, was die Diskussionen über Abtreibung und Religion im US-Sport weiter anheizte. So wie Tebows Vorliebe, die bei Spielern nicht unüblichen schwarzen Striche unter den Augen mit Bibelversen zu verzieren. Beim Endspiel der College-Meisterschaft 2009 in Miami trat Tebow mit den Worten John 3:16 unter den Augen an. Also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. It's in ORF. Incredible, huh? So, das steht sogar auf ORF. So der Auszug aus der betreffenden Bibelstelle. Dass Tebow Florida zum zweiten Titel nach 2007 führte, ging im Trubel um seine Kriegsbemalung beinahe unter. Zahlreiche soziale Projekte. Scheinheiligkeit darf dem 24-Jährigen wohl nicht unterstellt werden. Denn Thibaut war bereits zu seinen Zeiten als erfolgreicher College-Sportler ein Inbegriff der Großzügigkeit. In den Sommerferien half er Armen und Bedürftigen auf den Philippinen. Seine Popularität in Florida nutzte der Footballstar für soziale Projekte und ermutigte Teamkollegen und andere Studenten, seinem Beispiel zu folgen. Der 1,91 Meter große Athlet scheidet trotzdem die Geister, vor allem aufgrund seiner Spielweise. Denn vielen Experten ist der Pass, in der passverliebten NFL ist der unorthodoxe Wurfstil ein Dorn im Auge. Statistiken wie nur zwei erfolgreiche Pässe beim 17:10 Sieg über die Kansas City Chiefs vor einigen Wochen sind Wasser auf den Mühlen der Kritiker. Seine teils mäßigen Passleistungen macht Thibaut jedoch durch seine Athletik und seinen Siegeswillen wett. Gott ist es egal. Der Broncos-Spielmacher ist mittlerweile der Comeback-König der Liga. In jedem seiner Spiele lag Thibaut mit den Broncos zurück und drehte die Partie in der entscheidenden Phase noch um. Eine Eigenschaft, die auch sein Trainer John Fox schätzt. Nicht viele in der Liga haben die Eigenschaft, ihr bestes Spiel im entscheidenden Moment abzuliefern, sagte der erfahrene Trainer, der 2004 die Carolina Panthers in die Super Bowl geführt hatte. Für seine Fans ist es nicht nur der unbedingte Wille zum Erfolg, sondern auch göttliche Unterstützung, die Thibaut zurzeit zu immer neuen Höhenflügen führt. Eine Einschätzung, die zumindest der Betroffene selbst nicht teilt. Football ist ein Spiel und Gott ist es egal, wer gewinnt oder verliert. Dass der Glaube Berge versetzen kann, beweist Thibaut zumindest vorerst jede Woche aufs Neue. Awesome, huh? Incredible. This is going so far, it's incredible. Das geht so weit. Politicians, everyone is hearing about this. Sogar Politiker hören davon. We should all know about this. Wir sollten das alle wissen. Wir sollten diese Geschichte Number kennen. One, it is not that God doesn't care who wins. Erstens, es ist nicht so, dass es Gott egal ist, wer gewinnt. Really, God doesn't care. Also, Gott ist es egal. But sometimes he does. Aber manchmal ist es ihm nicht egal. And last week he cared. Und letzte Woche war es ihm nicht egal. Because Thibaut's team was losing. Weil Thibaut's Team letzte Woche There's only 2 minutes left in the game. Kurz davor war zu verlieren und es gab nur noch 2 Minuten. And they were losing by 10 points. Und sie waren 10 Punkte im Rückstand. There was no chance, zero chance of winning. Es war einfach keine Chance mehr, das Spiel zero. Umzudrehen. Einfach null Chance. They score a touchdown. Und sie haben einen Touchdown gemacht. They're down by 3 points. Und sie waren noch 3 Punkte hinten There's nach. No time for them to get the ball back. None. Und es war völlig unmöglich, dass sie sich den Ball wieder zurückholen. The game is over. Und das Spiel ist aus. All the other team has to do is hike the ball and hold it. Und alles, was das andere Team machen muss, ist den Ball halten. They can do that 4 times. Das können sie 4 Mal machen. And the clock is gone. Und die Uhr läuft und But läuft. For some unbelievable, maybe divine reason. Aber durch irgendeinen unglaublichen oder auch göttlichen And no Zufall. One knows why, und keiner weiß warum. But all of Thibaut fans believe it was God. Aber alle Fans von Thibaut glauben, dass es Gott war. The quarterback from the other team took the ball and gave it to one of his guys. Hat der Quarterback vom anderen Team den Ball an jemand anderen weitergegeben? And instead of just holding it, und statt ihn einfach nur zu halten, he decided to run with it. Hat er angefangen mit dem Ball zu laufen? And he ran out of bounds. Und er? He ran off the field. Und er ist einfach vom Spielfeld gelaufen. Which stopped the clock. Und die Uhr hörte auf. The clock stopped. Die Uhr hat aufgehört. And all the announcers were like, "What are you doing?" Und alle haben gefragt, was machst du da? The clock stopped. Und die Uhr hat aufgehört zu zählen. And it put Thibaut back in the game. Und dadurch ist Thibaut wieder ins Spiel zurückgekommen. They won the game. Und sie haben das Spiel gewonnen. It's a miracle. Das ist ein Wunder. 2 miracles in that game happened. 2 Wunder sind in diesem Spiel passiert. Because they were about to lose the game, now it was tied. Erstens, weil sie gerade dabei waren, das Spiel zu verlieren. It was 10-10. Es war 10-10. But the other team had the ball and they were coming very close. Und das andere Team hatte gerade den Ball und sie sind All sehr nahe had gekommen. To do was hold the ball. Und alles, was er tun musste, war den Ball zu and halten. Kick a field goal. Und just kick the ball through the score 3 points. Und 3 Punkte zu machen. The game was over. Das Spiel war eigentlich All gelaufen. They had to do was hold the ball. Alles, was sie machen mussten, war den Ball But zu halten. But the same guy who ran out of bounds. Aber derselbe, der vom Spielfeld gelaufen war, great player, dieser wahnsinnig tolle Spieler, ran through the middle, ist durch die Mitte gelaufen and thought he was going to score a touchdown, und dachte, er kann noch einen Touchdown machen. But then he dropped the ball. Aber dann hat er den Ball fallen gelassen. He dropped the ball. Hat ihn fallen gelassen. It was ripped out of his hand. Es ist einfach, all he had to do was hold it. Alles, was er tun musste, war ihn zu this halten. Is second time. The second time in 2 minutes. Das war schon das zweite Mal in 2 Minuten. No, the second time in 1 minute. Oder das zweite Mal in einer Minute. Every Tebow fan said, it's God. Jeder Tebow Fan hat gesagt, it's das God. Muss Gott sein. 2 miracles in 1 minute. Zwei Wunder in einer Minute. For this game, it was not egal who won. God wanted Spiel, them to win. In diesem Spiel war es nicht egal, wer gewinnt. Gott they're wollte, dass das Team and they're playing tonight. Und sie spielen heute. Tonight they're playing a very strong team. Und heute spielen sie gegen einen starken Gegner. Everyone says the strong team will win. Jeder sagt, dass das starke Team gewinnen wird. Only God knows. Das weiß nur Gott. Only God knows. Only God knows. Nur Gott weiß. I'm telling you, if he wins tonight, the country's gonna go berserk. It's gonna go berserk. Ich prophezeie euch, wenn sie heute gewinnen. An awakening in America will begin tonight if he wins tonight. Dann wird heute die Erweckung in Amerika beginnen. 200 million people watch the Super Bowl around the world. 200 Millionen Menschen sehen sich den Super Bowl. Last year 111 million people watched the Super Bowl. Letztes Jahr haben 111 Millionen Menschen den Super Bowl gesehen. Every one of them knows who Tim Tebow is. Jeder einzelne davon kennt Tim and Tebow. Every one of them knows John 3:16. Und jeder einzelne von denen kennt John. And how about the other people who are watching from around the world? Und was ist mit den anderen Menschen, die um die ganze Welt zuschauen? Everybody is watching these last 6 weeks. Und jeder schaut sich diese letzten 6 Wochen der Saison an. Maybe this is God. Vielleicht ist es Gott. I see it as one of two things. Ich sehe es als eines von zwei Dingen. It is God calling America to repentance. Einerseits ruft Gott die Amerika auf, zu Buße zu tun. To save it from economic disaster. Um sie von einer wirtschaftlichen Krise zu retten. Oder it's the last call. Oder es ist der letzte Aufruf. Before Jesus comes. Bevor Jesus wiederkommt. It's one of those two. Also eins dieser zwei Dinge ist es. It's almost apocalyptic. Es ist fast eine Apokalypse. It's unbelievable. Es ist unglaublich. You watch it on. I'll send everyone through the info center, Infonet. I'll send you all the links. You can watch them. Ich schicke euch alle Links durchs Infonet. I was sitting here crying. I thought, this is Revelations. Es ist wie die Offenbarung. This is unbelievable. Es ist unglaublich. Let's go back to the PowerPoint. Zurück zur PowerPoint. This is him on the field. This is just normal, looking up and praising God. Das ist er und das ist ganz normal, dass er einfach nach oben schaut und Gott preist. You got to remember, he was the best. He was the top college player of all time. Er war der beste College-Spieler aller Zeiten. He is on the field. He is mean. Whew. He is tough. Am Feld ist er echt hart. He's not ashamed of the gospel. Er schämt sich nicht für das Evangelium. He prays. Er betet. He prays out loud. Er betet sogar laut. And the cameras come in and they record oftentimes what he's praying. Und die Kameras nehmen das auf, was er betet. He doesn't pray to win the game. Und er betet aber nicht, um das Spiel zu gewinnen. He prays that I will play. He prays that he would play his best. Er betet, dass er das Beste gibt. And that he would glorify God in the game. Und dass er dadurch Gott die Ehre gibt durch das Spiel. I was watching a film of they put a microphone in his helmet during a game. Sie haben während eines Spiels ein Mikrofon in seinen Helm eingebaut. You should have heard him. Und er sollte das gehört he haben. He gets knocked down and he's like, thank you. And he's like so kind. Er wird, you know? He's like, er wird umgeschmissen und er bedankt sich noch. Er ist so freundlich. He was talking to one of these other guys like, what are you going to do this weekend? Und er hat einen gefragt, was machst du dieses Wochenende? I'm going fishing. Ich gehe fischen. Like his testimony during the game is, I thought. Also er gibt sogar Zeugnis während des Spiels. They say he's like Mother Teresa or something. Er ist wie Mutter Teresa. In Arnold Schwarzenegger's body. Er ist wie Mutter Teresa in Arnold Schwarzeneggers Körper. Next one. Look at this. This is the Global Language Monitor Dictionary. Das ist ein Wörterbuch, Global Language Monitor heißt They have entered Tebowing into their dictionary. Seabowing ist jetzt ein offizielles Wort im Wörterbuch. Do you know why? Not because they wanted to. Nicht weil sie das wollten. But because they had to. Sondern weil sie mussten. Because their rule is that they recognize word usage. Weil die Regel lautet, dass sie den Gebrauch von Wörtern and this word was being used so much in America. Und dieses Wort ist in Amerika so oft verwendet worden. When someone sees an athlete get down on their knee and pray. Wenn jemand einen Athleten sieht, der sich hinkniet und betet. What do they say? Was sagen sie? Oh, she's T-bowing. Oh, sie T-bowed. Oh, he's T-bowing. It's T-bowing. Oh, another. They're T-bowing. Hey, I'm going to T-bow. It's used so much es wird so häufig verwendet, that this dictionary put it in their dictionary as the act of taking a knee in prayer during an athletic contest. So, dieses Wort wurde so oft verwendet, dass es ins Wörterbuch aufgenommen wurde und so definiert wurde. Der Prozess, sich hinzuknien und zu beten während einer sportlichen Veranstaltung. Like from the book of Revelations or something. Das ist wie im Buch der Offenbarung. Let's go further. This is Tebow. Das ist Tebow. He is a mean machine. Er ist ziemlich kräftig. You don't want to run into him. On his face, what does it say? Philippians 4:13. Philippa 3:14. I can do all things through Christ who strengthens me. Ich kann alles machen durch Gott, der mir Kraft gibt. I can be the best player in all of the United States. Ich kann der beste Spieler Amerikas sein. That's what he believed. Das ist das, was er glaubt. And he believed that God would strengthen him to do that. Und er hat daran geglaubt, dass Gott ihm die Kraft gibt, das zu tun. Because God wanted him to have a platform to share Christ. Weil Gott wollte, dass er eine Plattform hat, um über Gott zu sprechen. He also believes that he can be a quarterback in the professional league. Er hat auch daran geglaubt, dass er ein Quarterback sein kann in der professionellen. They were telling him, you can't, you'll never make it. Und sie haben ihm gesagt, nein, das wird nichts, das wirst du nie schaffen. Change your position, be a defenseman or something. Mach eine andere Position. But not this. Aber nicht Quarterback. But he believes all his heart. Aber that God will strengthen him to do whatever God wants him to do. Aber er hat daran geglaubt, dass Gott ihm die Kraft gibt für was auch immer Gott ihn vorbereitet hat. And he's doing it. Und er tut es. Because passion trumps logic. Weil Leidenschaft die Logik übersteigt. Trumps is when you play cards. Yeah. Sie sticht. Oftentimes passion will trump logic. Also die Leidenschaft sticht Logik. He is a man of passion. Er ist ein Mann der Leidenschaft. Number one, he's humble. Erstens ist er demütig. He depends on God. Er ist abhängig von Number Gott. Two, zweitens, he's meek. Er ist sanftmütig. He wants to do God's will. Er möchte Gottes Willen tun. Number three, he's courageous. Drittens, er ist mutig. Four, he's passionate. Viertens, er ist leidenschaftlich. And five, he works hard. Und fünftens, er gibt wirklich alles. Er His goal harte Arbeit. Is to work harder than anyone else. Sein Ziel ist es, härter zu arbeiten als And alle anderen. And he says to himself, if I do not believe that I have worked harder than any other person in America, then I have failed today. Und er sagt sich selbst, wenn ich es nicht schaffe, härter zu arbeiten als alle anderen in Amerika, dann ist es ein Misserfolg. Next one. Ephesians 2:8. Epheser 2:8. Saved by grace. Bin gerettet durch Gnade. Next one. Psalm 23:1. The Lord is my shepherd. Der Herr ist mein Hirte. He is teaching the masses. Er unterrichtet die Massen. They are all going to Google. He's teaching them every game a new verse now. Sie googeln jedes Mal diese Verse und er unterrichtet sie. He has his congregation. Er hat seine Versammlung. He's now a pastor. Er ist so wie ein Pastor. He's got 94 million people in his congregation. Er hat 94 Millionen Menschen in seiner Versammlung. He's teaching them fearlessly. Er unterrichtet sie. He's not ashamed. Er schämt sich nicht. Er ist highly, highly criticized. Und er wird sehr kritisiert. There are many websites. I hate Tim Tebow. Es gibt total viele Websites. Ich hasse Tim Tebow. One comedian said this on TV. Ein Comedian hat im Fernsehen gesagt, If I was in a room with Osama bin Laden and Tim Tebow, wenn ich in einem Raum wäre mit Osama bin Laden und Tim Tebow, and I had one and had a gun with one bullet, und ich hätte eine Pistole mit nur einem Schuss, I would shoot Osama. dann würde ich Osama umbringen. I'm not a monster. Ich bin kein Monster. But if I had two bullets, aber wenn ich zwei Kugeln hätte, I would shoot Tim Tebow first. Würde ich Tim Tebow vorher umbringen. They have taken their hatred to him to the absurd. Sie projizieren ihren Hass auf ihn. But he's not afraid. Aber er ist trotzdem he's mutig. Not ashamed of the gospel. Er schämt sich nicht für das Evangelium. Our Lord came and loved people. Unser Herr ist gekommen und hat Menschen geliebt. He fed the poor. Er hat die Armen gefüttert. He raised the dead. Er hat Menschen von den Toten auferweckt. All he did was good. Alles, was er getan hat, war gut. And they crucified him out of jealousy. Und sie haben ihn gekreuzigt. They say they are looking for holes in the wholesomeness of Tim Tebow. Also sie suchen nach Löchern in der Ganzheit von Tim Tebow. The other side of the polarization is just waiting for him to fall. Die andere Seite, die wartet nur darauf, bis er irgendwann mal hinfällt. But he's in a covering of his family. Aber er ist gut beschützt und versorgt durch seine Familie. You'll hear him in a little while. Let's go further. Isaiah 40:31. Jesaja 40:31. Right. They that wait upon the Lord. Wait upon the Lord. Die auf den Herrn harren. He'll renew your strength. Werden neue Kraft kriegen. Next verse. John 16:33. Johannes 16:33. In this world you're going to have tribulation. In dieser Welt werdet ihr auf Krisen stoßen. Trübsal. Auf Trübsal stoßen. But be of good cheer, I've overcome the world. Aber der Herr hat die Welt überwunden. Proverbs 3:5-6. Sprüche 3:5-6. 3.5 million people googled during that game to see what that meant. 3.5 Millionen Menschen haben während des Spiels diesen Vers gegoogelt, um nachzuschauen, was es heißt. He's got a congregation. Er hat eine Gemeinde. And it's moving. Und sie bewegt sich. It's growing. Sie wächst. There are people coming to Christ. I think that's the last one. Let's go further. Menschen finden Christus. John 3:16. Johannes 3:16. That's what he wore on the day 94 million people watched. Diesen Spruch hat er getragen, als die 94 Millionen people went to Google. Menschen zugeschaut haben und das gegoogelt haben. His first year as a professional. In seinem ersten Jahr als Professioneller. He did not even play a game yet. Er hat noch nicht mal ein Spiel gehabt. And his jersey sold more jerseys than any other player in America. Und sie haben mehr Fanartikel von ihm verkauft als von je einem anderen. There's this incredible expectation. They call him the chosen one. Es wird so viel Hoffnung auf ihn gesetzt. Er wird sogar als der Auserwählte genannt. Go to Google and put Tim Tebow, chosen one, and you can watch a 7-part series about him. Wenn ihr ins Google eingibt Tim Tebow und der Auserwählte, dann könnt ihr eine 7-teilige Serie anschauen. It's awesome. You will cry. Es ist ein Wahnsinn, ihr werdet. God is moving, and it's overflowing into this country. Gott bewegt etwas und es geht sogar so weit, dass es andere Nationen auch betrifft. There are a lot of American football players in Austria. Es gibt viele amerikanische Footballspieler hier in Österreich, Europe. Auch in Europa. They all know Tim Tebow. Sie kennen Tim Tebow alle. You'd have to be like mentally something. If you don't know who he is, wenn du nicht weißt, wer er ist, you're out of touch. Everybody knows who he is. Jeder weiß, wer er ist. I want you to listen to him because he's such a humble guy. Er ist so demütig, ich möchte, dass wir ihm kurz zuhören. He is interviewed by the governor. Er wird interviewt von einem Gouverneur. I'm just cutting into this because it's too long. Okay. Es ist zusammengekürzt. Are we ready? There's Tim Tebow. I can do all things through Christ who strengthens me, and I thought, that's a perfect verse for a football game, for a football player. So I'm going to go with that verse, and I went with that verse for the whole year, and then we got to the SEC championship game, and I thought, well, you know, maybe it's time for me to change. I could really feel on my heart that I needed to change, and I was like, well, you know, if we win, we're going to be in a bigger game playing for a national championship, so I'm going to change it then. So I left it in my eyes. We won. We went to play Oklahoma for the national championship, and I knew it was just pressed upon my heart that I needed to change the verse, and so I was like, well, what verse am I going to go with? And so I thought, John 3:16. That's exactly right. The essence of Christianity. For God so loved the world, he gave his only begotten son, that whosoever believes in him will not perish but have everlasting life. So I'm going to go with that one. And so I went up and I told my parents 2 nights before the game. They're like, oh, that's great. And so, you know, I told a few other people and they got really nervous. And then, you know, I told about 2 hours, 3 hours before the game, I go to Coach Meyer and I say, hey, Coach, I'm going to change my Bible verse from Philippians 4:13, John 3:16. Was he nervous about that? He goes, what? And, you know, he's very, it's like changing that pair of socks that he's worn every game. And he says, what? Philippians 4:13 is a great verse. How could you change that? It's goodness here. You can't change it to John 3:16 now. And I told him, I said, Coach, it's just been on my heart that I really need to change it. And I feel like, you know, it's the best thing. And he was like, well, I trust you. And so I put it in my eyes, you know, and didn't think about it again. Just went out and played the game. And I was having lunch with Coach Meyer 2 days later. And he got a call. And as Coach Meyer does, he's like, All right, hangs up. And he, you know, I was like, Coach, what was that? And he was like, well, I just got a call from our PR people. And he said that during that game, 94 million people Googled John 3:16. It set a record, didn't it? I think so. I think a Google record. I'm not exactly sure, but it was really cool how sometimes you might not even think something can be used for good. And I, you know, first thing that I thought was, wow, how do 94 million people not know John 3:16? But they do now. But that was really cool, and it was really awesome to see how God could work in a very unique way when you were not even really doing anything. You just trust Him and put a little Bible verse under your eyes. So it was pretty cool. When those kind of things become part of who you are, do the skeptics, do the critics then say, let's check Him out? Do you feel like people are throwing temptations at you just to find out if you're real when you're off, away from the spotlights and the cameras? Well, I mean, definitely. There's always going to be temptation, and there's always going to be obstacles and adversity, and there definitely has been those thrown in my way. And, you know, the one thing that I try to share with people is, you know, I'm not going to be perfect. I'm never going to be perfect. I'm going to mess up, and I'm going to mess up every day. But, you know, that's what grace is all about, and that's what faith is all about. It's about getting back up when you get knocked down and continuing that journey of faith and continuing to try to improve and try to get better and try to treat people better, try to do the right thing a little bit more. And that's all I'm about, and just trying to improve a little bit every day. And I'm so thankful for grace because, you know, none of us are perfect, and we never will be, and that's why there's such a thing called grace. Well, your book is Through Your Eyes. There's a part of the book you talk about the spot that you and your mom did. This was amazing, the controversy that it stirred. I saw the spot and I said, what's so controversial about this? But I want us to watch it, and then let's talk about the impact that this television commercial had during the Super Bowl. Here it is. I call him my miracle baby. He almost didn't make it into this world. I can remember so many times when I almost lost him. It was so hard. Well, he's all grown up now, and I still worry about his health. You know, with all our family's been through, we have to be tough. Timmy, we're trying to tell our story here. Sorry about that, Mom. You still worry about me, Mom? Well, yeah, you're not nearly as tough as I am. That's true. I'm not nearly as tough as she is, so I can admit that. It was a great commercial, and it was fun. It was really to just emphasize the value of human life, because you would have been one of those children that in many families, doctors would have said, hey, you know what? This one may not make it. Mom could have easily had an abortion. Your mother decided not to. And obviously, things turned out pretty well. And I am very blessed to be here, to have a mom that was that courageous and had that much faith and trusted that something positive was going to happen with that situation. And here I am, and I'm very blessed to have a mom with that much courage. And it was a commercial that was based on, you know, just how amazing life is and how great God can be in tough situations. Were you shocked, Tim, though, at the reaction? Because there were people that were calling for boycotts and bans and all sorts of things. I'd never seen anything like it, reaction. And the thing was, they didn't know what it was going to be about as far as, you know, how classy the commercial was going to be. Yeah. And it wasn't knocking anyone. And it was... No, your mother. She got knocked. Yeah, she did. But it was a completely positive piece. And it was just, you know, honestly, you know, a story about me and my mom and our love for each other and the sacrifice that she had to make for me to be here. And I will always be, and I am extremely thankful for her and for her to have that courage to believe that God had a plan for me, even when most doctors said there was no plan for me. Well, obviously, there's a great plan for you. And by the way, I just want you to know that I am becoming a big Denver Bronco fan because of my absolute admiration for you, Tim. And I know the pressures are incredible upon you, but I know you're going to withstand them and maintain accountability with people around you. Your parents are to be commended for raising you and your family with such a really sense of love and acceptance. And I just hope that of all the things that come out of your book, I hope that when people read it, and I hope they do, but I hope that what they get is that family matters, and the way that moms and dads love their children, whether you end up being in the NFL or not, it matters as to how they turn out. What a great story, Tim, and thank you for sharing it with us. Thank you so much. Awesome, huh? Wahnsinn, oder? There are so many of these interviews that you can watch on Google. Es gibt viele von diesen Interviews, die ihr euch auf Google anschauen könnt. Just go to YouTube, you can watch the whole thing. Oder YouTube. And he is really persecuted. Und wird wirklich verfolgt. And when people are asked, why do you hate him? Und wenn man Menschen fragt, warum hasst ihr ihn? They have no answer. Dann haben sie eigentlich keine Antwort drauf. And if you come to know someone who's heard of him, und wenn du jemanden kennenlernst, der von ihm gehört hat, ask the athlete, hey, have you heard of Tim Tebow? Oder ein Sportler den anderen fragt, hey, kennst du Tim Tebow? Yeah, he's an idiot. Just say, why? Ja, er ist ein Idiot. Ja, warum? He wears these Bible verses on his face. Ja, er hat Bibelverse im Gesicht. So what's the problem? Also, was ist das Problem? Do you know why they hate him? Wisst ihr, warum sie ihn hassen? Because he's so wholesome. He's so good. Weil er einfach so gut ist, so ganzheitlich gut. There's, you can go to Google, 10 reasons why people hate Tim Tebow. Ihr könnt auf Google nachschauen, 10 Gründe, warum man Tim Tebow hasst. One of them is jealousy. Erstens Eifersucht. One of them is people are convicted of their own sin. Zweitens, Menschen werden von ihrer eigenen Sünde oder sehen ihre eigene Sünde. Every one of the 10 reasons are the same reasons that they hated Christ. Im Prinzip sind es die 10 selben Gründe, warum sie Christus gehasst haben. Let's not be ashamed of the gospel. Let's get behind. Let's pray for him. Lasst uns nicht schämen für das Evangelium, sondern uns hinter ihn stellen. Let's take him as an example. Er soll ein Vorbild sein. Humility. Ein Vorbild von Demut. Meekness. Und Sanftheit. You can be a success and still remain dependent on God. Man kann Erfolg haben, aber trotzdem noch von Gott abhängig He bleiben. Is a success because of Philippians 4:13. Er ist ein Erfolg wegen Philipper 4:13. I can do all things through Christ. Ich kann alles tun durch he Christus. Wore it because he believed it. Er ist ein Erfolg, weil er daran geglaubt hat. We can do the same thing. Und das kannst du auch. We can do the same thing. Wir können dasselbe. You as an individual, you can become a success. Du als Einzelperson kannst ein Erfolg sein. In whatever you do. In was auch immer du tust. And by the grace of God. Und durch die Gnade Gottes. You can build a platform. Kannst du dir eine Plattform schaffen. From which you can share to others. Von der aus du anderen vom Evangelium Because erzählen kannst. Because as Andy Stanley says. So wie Andy Stanley sagt. Success paves the way to influence. Weil Erfolg den Weg ebnet für Einfluss. Amen. Amen. It's awesome. Das ist Wahnsinn. Let's not be ashamed of the gospel. Lass uns nicht schämen für das Evangelium. As individuals, we can succeed. Als Einzelpersonen können wir uns durchsetzen. As a church. Und als Gemeinde auch. As a church, we can work hard. Als Gemeinde können wir auch hart arbeiten. Harder than the rest. Härter als all die anderen. Someone, a missionary asked me, let's say I was having a lunch with a missionary couple, a pastor and his wife. Unlängst hat mich ein Missionar gefragt. Actually, ein Pastor. It was the pastor and wife of another church. Es war der Pastor von einer anderen Gemeinde. And they asked me. Und die haben mich gefragt. Rob, your church is so awesome. It's so awesome. Rob, deine Gemeinde ist so toll. How? Wie machst du das? How did it happen? Wie ist es passiert? I almost didn't want to say because it would have sounded so unspiritual. Ich wollte es gar nicht sagen, weil es klingt so unreligiös. But a big, big, big, big, big part of it. Aber ein großer Teil davon. Is hard work. Ist harte Arbeit. Just hard work. Einfach harte Arbeit. Paul said, "I worked harder than them all." Paulus hat gesagt, ich habe härter gearbeitet als alle anderen. But it was not I, but the grace of God. Aber es war nicht ich, sondern die Gnade Gottes. Work hard at whatever you do. Work hard. Gib alles, arbeite hart. And when you don't have the strength, go to God on your knees and get the strength. Und wenn du keine Kraft hast, dann knie dich hin und krieg Kraft von ihm. We have the saying in America. Wir haben so einen Spruch in Amerika. When someone holds you down, you say, "Uncle." Wenn dich jemand when you wrestle. Also wenn im Boxkampf. When you wrestle. Beim Ringen. Yeah, and your older brother holds you down and he says, "Say uncle." Und wenn dich einer auf den Boden drückt und dann sagen wir Uncle. And you say, "No, say uncle." Und man sagt nein und and er sagt sag uncle. Which means I lose. Ich gebe auf oder ich verliere. We don't say uncle. Wir sagen das nicht. Because Christ can strengthen us. Weil Christus uns Kraft geben kann. Please, this week. Diese Woche. Let's follow his example. Lass uns sein Vorbild befolgen. Every single day he lives to better himself somehow. Jeden Tag entwickelt er sich persönlich weiter. It's a core value with him every single day. Das ist einfach ein Grundwert, den er hat, jeden einzelnen Tag sich What comes out of your mouth should be a little better. Was aus deinem Mund rauskommt, sollte morgen ein bisschen besser sein. People, die Art und Weise, wie du mit your Menschen honesty, umgehst. You're constantly in character development, deine constantly. Ehrlichkeit, deine Persönlichkeitsentwicklung. You know what will happen? Wisst ihr, was passiert ist? You will pick up momentum. Ihr werdet einen Schwung bekommen. You'll start to see the effects in your life. Ihr werdet die Effekte in eurem Leben sehen. You will start to feel great about yourself in God. Ihr werdet euch in Gott gut fühlen. You will begin to succeed. Ihr werdet anfangen, Erfolg zu haben. And from that platform, und von dieser Plattform aus, the day will come, es wird dieser Tag when kommen, God will open the door. Wenn Gott seine Tür öffnet. I want our church to succeed. Ich möchte, dass unsere Gemeinde erfolgreich ist. So that one day ORF calls us. Dass der ORF uns eines Tages and says, who are you people? Und uns fragt, wer seid ihr? We hear all these reports about some church in the 10th district. Wir hören so viele Berichte über diese Gemeinde im 10. Bezirk. And one of you guys go on ORF and tell the story. Und dann kommt der ORF und wir erzählen unsere Geschichte. Tell them what Jesus did in your life. Erzählt ihnen, was Amen. Jesus in eurem Leben getan hat. I want you to watch one more video. Wir werden noch ein Video anschauen. And I want you to be inspired. Und ich möchte euch wirklich inspirieren und begeistern. Unto greatness. Amen. Are you ready to be inspired? Seid ihr bereit dazu, inspiriert Father, zu werden? I pray that you would use this video to inspire us to greatness. Herr, ich bitte dich, dass du dieses Video verwendest, um uns zu Größe zu führen. In Jesus' name. Amen. Awesome. What if every time we went to work, we gave it our all? Angenommen, wir würden in die Arbeit gehen und jedes Mal unser Bestes geben. In our family. Und in unserer Familie and auch. In the church. Und in der Gemeinde. I'm telling you, in less than a year, we would be igniting an awakening in this country. Ich sage es euch, in weniger als einem Jahr würden wir die Erweckung haben. If one third of us could grasp this, wenn ein Drittel von uns das begreifen würde, we would begin to shake a nation. Dann würden wir eine Erweckung haben. Because we would begin to affect other churches who are saying, what is happening over there? Weil wir einen Einfluss haben würden auf andere Gemeinden und die sich fragen würden, was passiert dort people, drüben? People are, what is happening with this person? I want to be like this person. Was passiert mit dieser Person? Ich möchte auch so sein. On the job, in the family. In der Arbeit, in der Familie. Let's pray right now. Maybe you're here. Beten wir. And you've never received Jesus into your life. Und du hast Jesus noch nie in deinem Leben willkommen geheißen. You've never even heard John 3:16. Du hast von Johannes 3:16 noch nie was gehört. For God so loved you. Denn Gott hat dich so sehr geliebt. That he sent Jesus. Dass er Jesus geschickt hat. That if you would believe on him. Dass wenn du an ihn glaubst. You would have eternal life. Wirst du das ewige Leben haben. And not perish. Und nicht zugrunde gehen. Would you pray with me tonight? Möchtest du heute mit mir beten? That Jesus would show himself to you. Dass sich Jesus dir zeigt. He's alive. Er ist am Leben. He wants to have an encounter with you. Und möchte dich treffen. He wants to step into your world. Möchte in deiner Welt da sein. He wants his story to become your story. Und möchte, dass seine Geschichte deine Geschichte wird. When you pray with me, wenn du jetzt mit mir betest, you have to speak it quietly. Dann musst du das aussprechen. You can't just think it, you gotta speak it. Du kannst es nicht nur denken, du musst es auch aussprechen. Pray with me. Bete mit mir. God in heaven, Gott im Himmel, forgive me. Vergib mir. And come into my life. Und komm in mein Leben. I want to know you. Ich möchte dich kennenlernen. God in heaven. Gott im Himmel. Come into my life. Komm in mein Leben. I want to know you. Ich möchte dich kennenlernen. Forgive me. Vergib mir. Through your Son, Jesus Christ. Durch deinen Sohn Jesus Christus. Say those words. Sag diese Worte. And watch what Jesus does. Und beobachte, was Gott tut. Forgive my sin. Vergib mir meine Sünden. In Jesus name. In Jesu Namen. Come into my life. Komm in mein Leben. And for the church tonight. Und für die Gemeinde. Let's be inspired. Lass uns inspiriert sein. Father, I pray that every single person in this room. Herr, ich bitte dich, dass jede einzelne Person, die hier ist, that you would anoint each one of us. Dass du jeden von uns salbst. With the passion. Mit der Leidenschaft. The humility. Und mit der Demut. The meekness. Und der Sanftheit. The work ethic. Und auch der Arbeitseinstellung. And the courage. Und dem Mut. That we see in this 24-year-old kid. Die wir in diesem 24-Jährigen erkennen. I pray for him tonight. Ich bete heute auch für ihn. That you would help him to play the best game he could possibly play. Dass du ihm hilfst, das beste Spiel zu spielen, das er spielen kann. And Lord, even though it doesn't matter who wins or loses in your eyes. Und auch wenn es egal ist, wer gewinnt oder verliert in deinen Augen. We pray. Wir beten. That he will win tonight. Dass er heute gewinnt. That you will use this game. Dass du dieses Spiel benutzt. To bring the gospel to millions, if not billions of people. Um das Evangelium an Millionen von Menschen weiterzugeben. We pray. Thank you. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen.